بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد في فانغوت أم نوين كابيتل هوتا أن ونسوا اس كابيتل لوتت باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا اس كابيتل لوتت Wer den Gelehrten und den Führern in denjenigen Dingen gehorcht, die sie verbieten, obwohl Allah sie erlaubt hat, und wer ihnen gehorcht in Dingen, die sie erlauben, obwohl Allah sie verboten hat, der hat sie zu Herren genommen. Und hier sehen wir deutlich, dass dieses Kapitel also direkt mit dem Tawhid zu tun hat, weil es hier eindeutig um Tawhid al-Rububiyyah geht. Den Gelehrten zu gehorchen, wenn wir von den Gelehrten sprechen, dann meinen wir natürlich die Gelehrten der Religion, weil sie diejenigen sind, die uns mitteilen, was Allah subhanahu wa ta'ala für erlaubt erklärt hat, beziehungsweise was Allah subhanahu wa ta'ala für verboten erklärt hat. Und mit den Führern ist gemeint diejenigen, die sozusagen die Exekutive, die das umsetzen sollten, was von ihnen verlangt ist. Und es muss ja nicht immer sein, dass ein Führer ein Gelehrter ist, deswegen gibt es also hier zwei Arten. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns angeordnet, diesen beiden Gruppen von Menschen zu gehorchen. Und zwar sagt er, ja ayyuhal ladhina amanu, ati'u allaha wa ati'u rasula wa ulil amri minkum. Er sagte, o die ihr glaubt, in Surat al-Nisa, Vers 59, o die ihr glaubt, gehorcht Allah und gehorcht dem Gesandten und den Befehlshabern unter euch. Und hier fällt auf, dass Allah subhanahu wa ta'ala einmal angeordnet hat, er hat gesagt, gehorcht Allah. Dann sagt er, gehorcht dem Gesandten. Und dann sagt er, und auch den Befehlshabern unter euch. Und das weist nämlich darauf hin, dass es einen Unterschied gibt zwischen der Gehorsamkeit Allahs und dem Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, auf der einen Seite, und der Gehorsamkeit gegenüber den Befehlshabern. Warum? Weil die Gehorsamkeit gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala ist uneingeschränkt, und auch gegenüber dem Propheten sallallahu alaihi wasallam ist uneingeschränkt. Das heißt, immer gehorchen wir ihnen, in jedem Fall. Aber das Gehorchen der Befehlshabern unter uns ist eingeschränkt, und zwar nur in denjenigen Dingen, die nicht haram sind. Und die Führer sind diejenigen, die unsere Angelegenheiten verwalten, wie zum Beispiel die Regierenden im größten Sinne, dem Khalifa im noch größeren Sinne, oder auch in einer kleinen Gemeinschaft wie einer Moschee, dem Führer der Moschee, dem Amir der Moschee, dem Vorstand der Moschee und solchen Sachen ist uns angeordnet worden, dass wir ihnen zu gehorchen haben. Das heißt, wenn diese Leute, denen wir gehorchen müssen, etwas, was Allah subhanahu wa ta'ala erlaubt hat, für verboten erklären, dann müssen wir ihnen überhaupt nicht gehorchen. Und dürfen ihnen auch nicht gehorchen. Oder umgekehrt, wenn sie etwas behaupten, wenn etwas, was Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat, sie für erlaubt erklären, dann dürfen wir ihnen auch nicht gehorchen. Das ist egal, ob es sich bezieht auf eine Angelegenheit der Aqida oder ob es sich um irgendwelche Taten handelt. Manche Leute denken, das eine ist schlimmer als das andere, aber aus dem Hadith geht eindeutig hervor, dass beides gleich schlimm ist. Also es ist genauso schlimm, etwas, was haram ist, für halal zu erklären. Genauso schlimm, wie wenn jemand etwas, was halal ist, verbietet. Ja? Weil manche Leute, sie denken, es gehört zur Religiosität, dass man sehr streng ist, in dem Sinne, dass man lieber etwas für verboten erklärt, was vielleicht erlaubt ist, als umgekehrten Fall aus Versehen etwas zu erlauben, was verboten ist. Aber die Sache ist, gleichwertig, und das eine ist nicht irgendwie wichtiger als das andere, weil, wie gesagt, in beiden Fällen hat man, wenn man solchen in beiden Fällen hat man also eine gleichwertige Sünde begangen. Und wir müssen ja auch wissen, dass, wenn überhaupt eine Regel gelten sollte, dann wäre es genau die umgekehrte Regel, weil ursprünglich gesehen alles, was nichts mit Ibadah zu tun hat, alles, was mit Dunya zu tun hat und diesseits mit weltlichen Dingen zu tun hat, sind ja grundsätzlich gesehen halal. Es sei denn, wir haben einen Beweis dafür, dass sie verboten sind. Und dann wissen wir, bei den Ibadat ist es genau andersherum. bei den Ibadat, weil das ist ja der Sinn der Entsendung des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er uns sagt, was wir zu tun haben. Und da dürfen wir tatsächlich nur das machen, was überliefert worden ist. Das ist genauso umgekehrt. Doch das alles, du darfst nichts machen für Allah subhanahu wa ta'ala. Nichts, außer das, was eben der Prophet sallallahu alaihi wasallam vorgemacht hat und so weiter. Ja. Wenn man also jemandem gehorcht in solchen Dingen, wie zum Beispiel des Öfteren vorkommt, jemand ist in Geldnot, oder sagen wir den Geldnotfall weg, jemand ist in einem braucht Geld, weil er irgendeine Firma aufbauen möchte, dann sucht er sich jemanden, einen Imam oder irgendetwas, der ihm eben erlauben würde, einen Kredit aufzunehmen von einer Bank, und dann kriegt er das auch normalerweise, weil wer sucht, der findet, man findet alles, und dann macht er das und dann denkt er, dass es für ihn erlaubt ist. Aber die Sache ist, das nutzt ihm vor Allah subhanahu wa ta'ala gar nichts, denn auch in der Hölle werden die Unterdrückten zu den Führern, zu ihren Führern sprechen und ihnen vorwerfen und sagen, wir haben doch aufgrund eures Befehls gehandelt, werdet ihr nun einen Teil unserer Strafe abnehmen? Und natürlich, das ist nicht der Fall, denn sie sprechen in der Hölle, das heißt, alle sind schon drin. Und es wird also niemandem etwas nutzen, es wird keinem Mustafti, also jemand, der einen Mufti fragt, nutzen, wenn er eine Antwort bekommt, die nicht stimmt und nicht übereinstimmt mit dem Gesetz. Und deswegen, ihr kennt ja auch, dass auch wenn man von einem muslimischen Richter ein Urteil zugesprochen bekommen hat, ein Recht zugesprochen bekommen hat in irgendeinem Fall, und man weiß ganz genau, dieses Grundstück gehört einem gar nicht, nur man hat eben bessere Hinweise hervorbringen können, man konnte besser reden als der andere vor dem Richter und hat überzeugt. Das nutzt aber nichts, denn in Wirklichkeit, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wenn dann dir das Recht deines Bruders zugeschrieben wird, dann in Wirklichkeit schreibt er dir oder gibt dir nur ein Stück der Hölle. Ja, und deswegen darf man es nicht annehmen. Das ist ein Beweis dafür, dass der Richterspruch eines muslimischen Richters sogar keine verbotene Sache halal macht oder keine erlaubte Sache irgendwie verbietet. Wenn man also in solchen Dingen dann auch noch gehorcht, dann hat man diese Person zu seinem Herrn genommen. Herr auf Arabisch bedeutet Ar-Rabb, und der Plural davon ist Arbab, und das ist derjenige, der die Angelegenheiten leitet. Ja, und wenn du dann eben eine Person ausgewählt hast, die ab jetzt für dich bestimmt, was halal und haram ist, und das widerspricht dem Gesetz Allahs, dann natürlich hast du ihn zu deinem Herrn genommen, hast du ihm praktisch deine Sachen überlassen, dass er deine Angelegenheit verwaltet. Ja? Insofern hast du ihn zu deinem Rabb genommen. Also, wenn man diesen Leuten gehorcht, während sie, also das, praktizieren wir das Beispiel auf unsere Zeit hier, wo wir leben. Wenn du von irgendeinem Gesetz Gebrauch machst, wo du genau weißt, dass es gar nicht deins ist, ja, wie zum Beispiel im Scheidungsrecht gibt es wesentliche Unterschiede zwischen dem islamischen Gesetz und dem Gesetz von anderen. Wenn dann jetzt zum Beispiel ein Richter dir etwas zuspricht und sagt, das ist dein Recht als Ehefrau, dieses Geld zu nehmen und diesen Unterhalt zu bekommen, auch nach der Scheidung, weiß nicht was. Wenn die Frau dann sagt, jawohl, das ist mein Recht, weil hat der Richter mir zugeschoben, dann hat sie diesen Menschen zum Herrn genommen, weil es ist eigentlich für sie haram. Und trotzdem hat sie etwas genommen, was ihr nicht zusteht. Und sie hat auch noch geglaubt, dass es halal ist. Darum geht's natürlich. Ja? Sie denkt, dass es in Ordnung ist, richtig ist. Dann hat sie ihn zu ihrem Herrn genommen, zu ihrem eigenen Gott genommen. Und am jüngsten Tag wird er sich von ihr freisprechen. Aber es wird beiden nichts nutzen. Und das gilt aber natürlich nur, wenn das, was diese Leute anordnen, im Widerspruch steht zu dem, was Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat. Ansonsten, wenn es im Einklang ist, wie im idealsten Falle der Khalifa der Muslime etwas anordnet, was Allah subhanahu wa ta'ala sowieso verlangt, oder etwas anordnet, wo es im Koran und der Sunna weder ein Für noch Gegen gibt, das ist irgendwie eine Mubah-Sache, dann muss man eben danach handeln, und das steht nicht im Widerspruch, und dann ist es Gehorchen von solchen Führern ein Gehorchen von Allah in Wirklichkeit, weil Allah subhanahu wa ta'ala, er ist ja derjenige, der uns angeordnet hat, dass wir ihnen gehorchen sollen, wie wir in dem Vers von Surat Nisa vorhin also gehört haben. Diesbezüglich, liebe Geschwister, Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma sagte: Yushiku an tanzila alaykum hijaratum minas sama. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما sagte, einer der edlen Freunde und gelehrten Freunde des Propheten صلى الله عليه وسلم, einer der viele Hadithe überliefert hat, er war der Cousin des Propheten صلى الله عليه وسلم, er sagte: Beinahe fallen von euch Steine vom Himmel auf euch. Beinahe fallen vom Himmel Steine auf euch. Also als Strafe. Und dann sagt er, warum? Sagt er, weil ich erzähle euch, was der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Und ihr erwidert mir und sagt mir, aber Abu Bakr und Umar haben was anderes gesagt. Ja, das war in einer Diskussion über Al-Fiqh, ging um Al-Hajj. Und da hat eben der Abdullah ibn Abbas begründet, mit der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat das und das gesagt. Und dann haben die Leute gesagt, ja, aber Moment mal, Abu Bakr und Umar, die haben aber Ifrad-Hajj gemacht, warum willst du von uns was anderes machen, Tamattu' oder so. Ja, und das ist eine Katastrophe, dass man einen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam verwirft, also zurückweist und nicht akzeptiert, weil Abu Bakr was anderes gesagt hat. Die Aussage von Abu Bakr radiallahu anhu arda ist in diesem Fall gar nichts wert, wenn sie die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam widerspricht. Und auch nicht von Umar und auch nicht von ihnen beiden zusammen. Und wie ist es dann, wenn Leute heutzutage Hadithe verwerfen, sogar Aqaid, also Aqida-Angelegenheiten verwerfen, die einfach nur im Widerspruch stehen zu manchen Leuten, die was anderes gesagt haben, aus dem vielleicht 7., 8., 9. Jahrhundert, Hijri-Zeitrechnung, also mehrere hundert Jahre nach der Zeit des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Ja? Also es ist eine absolute Katastrophe, wenn man irgendeinen Hadith nicht akzeptiert und nicht danach handelt, weil ein Imam so und so was anderes gesagt hat. Ja? Dies allgemein, allerdings natürlich in der Praxis muss man aufpassen, denn wir akzeptieren auch nicht die Aussage von jedem Menschen, der uns irgendwas erzählt. Ja? Wir müssen sicher sein, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam das und das gesagt hat und der Hadith ist eindeutig diesbezüglich, dann muss man danach handeln. Da hat man überhaupt keine Ausrede zu sagen, ich folge lieber einem anderen Imam und so, sondern dann bist du verpflichtet, mindestens zu schauen, warum hat dein Imam was anderes gesagt, und dann musst du der Wahrheit folgen und kannst nicht sagen, ich folge einfach dem, was mein Vater mir beigebracht hat, wie Allah subhanahu wa ta'ala es im Koran über die Kuffar gesagt hat. Diese Sache, diese Strafe von Steinen vom Himmel, die hat es schon einmal gegeben, und zwar darauf weist Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Fil hin, wo er sagte, أَوَ أَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيل تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيل. Hijara heißt auf Arabisch, also Steine. Und diesem Volk, die versucht haben, die Kaaba zu bestürmen aus dem Süden, die wurden dann eben von diesen Elefanten her, wurden eben dann von Steinen von Allah subhanahu wa ta'ala, von Steinen, die von Vögeln getragen wurden, bombardiert, ja, sodass die meisten von ihnen dadurch umgekommen sind. Und auch in Bezug auf das Volk von Lut alayhi salam. Und dies alles, liebe Geschwister, obwohl Abu Bakr und Umar radiallahu anhuma zweifellos die besten Menschen sind nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam von seiner Umma. Ja? Zweifellos. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte im Hadith bei Sahih Muslim: In yuti'u Aba Bakr wa Umara yarshudu. Wenn sie Abu Bakr und Umar gehorchen, dann werden sie besonnen sein. Dann werden sie auf dem richtigen Weg sein. Und ebenso sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam im Hadith bei Musnad Imam Ahmad und anderswo, und der Hadith ist ebenfalls sahih, sagte er: Iqtadu billadayni min ba'di Abi Bakr wa Umar. Haltet euch an diejenigen beiden, die nach mir kommen werden, Abu Bakr und Umar radiyallahu anhuma wa ardahum. Und ebenso sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa' ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di. Das heißt, haltet euch an meine Sunna und die Sunna der rechtgeleiteten, besonnenen rechtgeleiteten Khulafa, Khalifas nach mir. Haltet an ihr fest, an der Sunna von ihnen, und beißt auf ihrem den Backenzähnen fest. Ja? Also ein Ausdruck dafür, dass man sich unbedingt festhalten soll an das, was diese edlen Menschen besonders gemacht haben. Dieser letzte Hadith ist ebenfalls im Musnad von Imam Ahmed und anderswo. Wir kennen keine Begebenheit, wo Abu Bakr und Umar radiallahu anhuma irgendwie etwas anderes gesagt hätten, was dem widerspricht, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Ja, überhaupt nicht. Und auch auch dieser Hadith muss nicht bedeuten, dass sie zuwider gehandelt haben, sondern kann sein, dass die Leute ein anderes Verständnis gehabt haben oder im schlimmsten Fall, der ein guter Fall ist, dass eine Art Ijtihad gewesen wäre, und das gibt es, und dann muss man natürlich dem Propheten sallallahu alaihi wasallam folgen und niemand anderes danach. Und man kann nicht sagen, ja, also weil der Prophet hat das gemacht sallallahu alaihi wasallam und Abu Bakr hat was anderes gemacht, da kann man sich aussuchen, was man macht. Das sind keine zwei Propheten, sondern der Prophet ist einer und du musst ihm folgen, und der andere, der sollte ihm auch folgen. Ja. Und heutzutage findet man, wenn man jemandem sagt, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam das und das, sagt er als Antwort, ja, aber im Buch so und so steht da was anderes. Ja. Diesbezüglich sagt der Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, عجبتُ لِقَوْمٍ عَرَفُوا الْإِسْنَادَ وَصِحَّتَهُ يَذْهَبُونَ إِلَى رَأْيِ سُفْيَانَ والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعد قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala sagte, ich wundere mich über Leute, die einen Isnad kennen zu irgendeiner Sache, zu irgendeinem Hadith, zu irgendeiner Erzählung. Sie kennen einen Isnad darüber, sie haben einen Isnad dazu und sie wissen auch, dass dieser Sanad, diese Überlieferungskette, sahih ist, und trotzdem schließen sie sich der Meinung von Sufyan an. Sufyan al-Thawri, rahimahullah, einer der Imam, einer der großen Gelehrten, die also vom Rang nicht unter den anderen vier Imamen steht. Ja? Und dann wundert sich, sagt er, wie könnt ihr also einen Hadith verlassen und unterlassen und nicht danach handeln und lieber nach der Meinung von Sufyan al-Thawri handeln? Wo Allah, der Erhabene, doch gesagt hat, so sollen diejenigen, die seinen Befehl zuwiderhandeln, sich vorsehen, dass nicht eine Versuchung sie trifft oder schmerzhafte Strafe sie trifft. So sollen diejenigen, die seinen Befehl zuwiderhandeln, den Befehl Allahs oder den Befehl des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sich vorsehen, dass sie nicht eine Versuchung trifft, eine Fitna trifft, was das bedeutet, sagt er gleich, oder schmerzhafte Strafe sie trifft, im Diesseits oder im Jenseits. Dann sagte Imam Ahmad rahimahullah, wisst ihr, was mit der Versuchung gemeint ist, mit dieser Fitna gemeint ist? Sagt er, die Versuchung ist der Schirk. Vielleicht, wenn er einen Teil der Aussage verwirft, wenn er einen Teil also des Koran, einen Teil der Aussagen des Propheten einfach verwirft und nicht danach handelt, vielleicht, wenn er das macht, kann es passieren, dass in sein Herz Abschweifung gelangt, also Abschweifung nennt man, wenn man vom geraden Weg abkommt, nach links oder nach rechts, und dann geht er zugrunde. Und dann geht er zugrunde, wird vernichtet, also verliert er vollkommen, weil wenn in dein Herz einmal diese Fitna von Ashirk kommt, dann kann es eine große Katastrophe sein für dich, denn Allah subhanahu wa ta'ala natürlich nimmt die Ibadah von keinem Mushrik an. Ich denke, die Aussage von Imam Ahmad rahimahullah ist eindeutig, und der Gelehrte rahimahullah sagte, ich habe gerade übersetzt, ich habe gesagt, so sollen diejenigen, die seinem Befehl zuwiderhandeln, habe ich gesagt, es könnte sein, die Aussage Allahs, und es könnte, wie es in manchen Übersetzungen halt dann immer sein groß geschrieben wird, oder es könnte auch sein, die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und der Gelehrte bevorzugt, dass es die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist, weil der Anfang des Verses klar darauf hinweist, also der gleiche Vers ist länger, ist ein bisschen lang, und der Anfang des Verses also weist auf darauf hin, dass es um den Propheten sallallahu alaihi wasallam geht und um nicht jemanden anderes. Dann erwähnt der Autor rahimahullah einen weiteren Hadith, und zwar von Adi ibn Hatim radiallahu anhu, annahu, ich lese im Arabisch, annahu sami' an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra' hadhihi al-aya ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah faqultu lahu inna lasna na'buduhum qala alaysa yuharrimuna ma ahalla Allah fatuharrimunah ويحلون ما حرم الله فتحلونه فقلت بلى قال فتلك عبادتهم. Der Gesandte Allah, also der Adi ibn Abi Hatim, hörte den Propheten sallallahu alaihi wasallam folgenden Vers aus dem Koran lesen. Und das ist der Vers, den der Autor sozusagen als Titel gemacht hat, dieses Kapitels. Er sagte, der Vers lautet, sie haben ihre Schriftgelehrten und Mönche zu Herren neben Allah gemacht. Oder sie haben ihre Schriftgelehrten und Herren und Mönche zu Herren neben Allah genommen. Oder außer Allah genommen. Dieser Vers, liebe Geschwister, als er diesen Vers gehört hat, sagt er zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, wir beten die doch gar nicht an. Also wie kann Allah behaupten, wir beten unsere Gelehrten an, wir beten sie doch gar nicht, wir machen keinen Sujud für sie oder opfern Tiere für sie oder was nicht was. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ist es nicht so, dass sie das, was Allah erlaubt hat, verbieten und daraufhin verbietet ihr es auch? Und ist es nicht so, dass sie das, was Allah verboten hat, erlauben und daraufhin erlaubt ihr es auch? Dann sagte er, natürlich ist das so. Dann sagte, weil sie waren auch ehrlich, ja, die haben sich nicht versucht rauszureden, was bringt denen auch nichts. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das ist die Form der Anbetung ihnen gegenüber. Das ist ihre Form der Anbetung. Und hier sehen wir, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam bestimmte Formen von Gehorsamkeit, bestimmte Formen von Ta'a als Ibadah bezeichnet hat. Als Gottesdienst bezeichnet hat. Also ist es ein Gottesdienst, Allah subhanahu wa ta'ala zu gehorchen, selbstverständlich, logisch. Aber es ist genauso ein Gottesdienst gerichtet für andere, wenn du ihnen gehorchst in den Dingen, die Allah subhanahu wa ta'ala dir erlaubt oder verboten hat, und sie sagen davon das genau das Gegenteil. Dieser Hadith ist bei Imam Ahmad und bei At-Tirmidhi, und der At-Tirmidhi selbst auch sagte, der Hadith ist Hassan und auch andere. Ja. Dieser Vers gilt für besonders für wen? Für die Juden. Dieser Vers gilt besonders für wen? Für die Juden, weil sie haben das gemacht, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier in diesem Hadith erwähnt hat. Aber in dem gleichen Vers, Allah subhanahu wa ta'ala spricht über die Christen, wie sie Jesus, den Sohn der Maria, alaihissalam, zu einem Herrn ebenfalls genommen haben. Und da ist es sogar noch eindeutiger, weil sie ihn direkt anbeten und manche ihn sogar als Sohn Gottes bezeichnen und manche ihn sogar als Gott selbst bezeichnen. Ja. Insofern also ist diese Form der Anbetung ist also eindeutiger als die erste, von der wir vielleicht nicht direkt wussten, dass es eben eine Form der Anbetung ist. Ja. Also wie nochmal betonen, das Gehorchen, wenn du jemandem anderes gehorchst, außer Allah subhanahu wa ta'ala, dann entweder gehorchst du ihm, während er dir etwas anordnet, was richtig ist oder was falsch ist. Etwas, was richtig ist, was Allah ebenfalls anordnet, dann ist es in Ordnung. Oder was falsch ist, dann ist es eben die Form, eben eine Form unter Ash-Shirk, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam eben darauf hingewiesen hat. Aus diesem Hadith lernen wir Folgendes. Erstens einmal, Gehorsamkeit, auf Arabisch Ta'a, dass man jemandem das macht, was einem verlangt, kann in Form von einer Ibadah geschehen. Kann in Form von einer Ibadah geschehen. Zweitens lernen wir, wenn du jemandem anderes gehorchst, und widerspricht, diese Gehorsamkeit widerspricht dem Gesetze Allahs, dann betest du denjenigen an, den du gehorcht hast. Wenn es allerdings übereinstimmt mit dem, was Allah gesagt hat, dann betest du in diesem Moment Allah subhanahu wa ta'ala an und nicht die andere Person. Drittens haben wir gelernt, dass egal welchem Gelehrten man folgt oder egal welchen Menschen man folgt, und ihr kennt, ein Gelehrter ist jemand, der also viel Wissen hat, mashallah, ja, und Beweise kennt für das, was er sagt. Aber der Mensch ist eine Stufe drunter. Ja. Der Mensch ist jemand, der zwar viel betet, aber es kann sein, er hat kein Wissen. Und Allah subhanahu wa ta'ala gibt manchen Leuten dies und manchen Leuten das. Und manchen gibt er beides. Und wenn man diesen Leuten gehorcht, obwohl sie die besten Menschen sind unter den Leuten, klar, weil was bleibt noch übrig? Jemand, der nicht viel betet und jemand, der nicht viel Wissen hat. Dann hat man sie zu Herren genommen, wenn man ihnen gehorcht, wobei dies dem dem widerspricht. So. Aber jetzt gehen wir noch ein bisschen mehr ins Detail rein. Wenn du jemandem gehorchst in einer Sache, die haram ist, die du nicht tun darfst eigentlich, weil es widerspricht. Egal, wie gesagt, egal wie rum. Ob er sagt etwas halal und es ist haram, oder ob er etwas sagt, es ist haram und es ist in Wirklichkeit halal. Egal wie rum, ja. Erstens einmal, wenn du dann diese Sache tust, wenn du diesen Führer folgst, diesen Imam folgst, diesem Sheikh folgst, diesem Richter folgst, diesem regierenden folgst, egal wie, König, was nicht was, und du bist zufrieden damit, findest das in Ordnung, dann bist du Kafir. Dann bist du aus dem Islam draußen, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat darauf hingewiesen, dass auch wenn man etwas sieht, was verboten ist, dann sagte er über die letzte Stufe, sagt er, soll es erstmal verändern, wenn man kann, wenn nicht kann, soll man wenigstens das mit Worten verändern. Und wenn man das auch nicht kann, dann soll man wenigstens das im Herzen verabscheuen. Dann sagt er, وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. Und das ist das Mindeste an Iman. Und wenn jemand nicht einmal das hat, dann hat er gar keinen Iman. Ja? Oder wenn jemand zum Beispiel das Gesetz Allahs verabscheut und deswegen, also er mag das Gesetz über Allahs überhaupt nicht, ja? Dann natürlich auch ebenfalls ist er aus dem Islam draußen. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird seine Taten alle zugrunde gehen lassen und wird nichts mehr von seinen Taten haben. Weder die noch etwas anderes. Und ihr wisst ja, dass nur durch den Kufr werden die Taten alle auf einmal weg sein. Also wenn jeder Mensch, der das Gesetz Allahs verabscheut, und wenn es nur ein Teil davon ist, ist überhaupt kein Muslim mehr, auch wenn er dem Islam zugeschrieben wird. Die zweite Kategorie ist jemand, der solchen Befehlshabern gehorcht, aber das Gesetz Allahs liebt, das Gesetz mit dem Gesetz Allahs zufrieden ist und weiß ganz genau, dass das Gesetz Allahs besser ist für die Menschen und sinnvoller ist für die Menschen und auch für das Land, aber aufgrund von innerer Neigung, weil er zum Beispiel irgendeine bestimmte Position anstrebt oder weil er Geld anstrebt oder weil er irgendeine Machtposition anstrebt, ja, solch eine Person ist kein Kafir, sondern er ist ein Fasiq, ein Frevler, wie jeder andere Frevler auch. Und hier sehen wir den Irrgang von den Leuten, die pauschal die Leute aus dem Islam rauswerfen, die jeden Menschen, der irgendwie sich politisch aktiv macht, ja, oder vielleicht auch verbotene Dinge tut, die eben dem Islam widersprechen, klar widersprechen, und die sollte dann direkt so pauschal aus dem Islam rauslaufen, also so Takfir machen, aber so alle auf einmal, ja. Also die sagen dann zum Beispiel, jeder, der bei Wahlen mitmacht, ist aus dem Islam draußen. Oder jeder, der in Parlamentssitzungen dabei ist, ist aus dem Islam draußen. Und solche Leute haben überhaupt keinen Beweis für das, was sie sagen. Ja? Außer Scheinbeweise. Und aber der Unterschied ist ganz klar. Es gibt einen Unterschied, ob jemand das tut, weil er weiß, dass es besser ist, oder ich meine, weil er davon überzeugt ist, dass es richtig ist, oder jemand, der es tut, weil er eben etwas Diesseitliches anstreben will und trotzdem noch glaubt, dass Allahs Gesetz besser ist. Ja? Der glaubt ja noch daran. Wie kannst du ihn dann aus dem Islam rauswerfen? Die dritte Kategorie ist jemand, der aus Unwissenheit solche Dinge tut. Ja. Solche Leute, werden sie etwa zur Rechenschaft gezogen oder nicht, das kommt drauf an. Der erste Fall, wenn sie die Möglichkeit gehabt hätten und die Möglichkeit haben, herauszufinden, was richtig und was falsch ist. Wenn sie das nicht gemacht haben, dann sind sie Sünder. Aber Sünder aufgrund ihres Zu-Kurz-Kommens, ja, weil sie eben nichts dafür getan haben, um zu lernen. Weil sie müssten eigentlich als Muslime ihr ganzes Leben darauf einstellen, dass sie, egal was sie tun, halal ist. Und sie müssten, egal was sie in ihrem Leben tun, wissen, dass es halal ist. Und sie haben sie nicht gemacht. Und das, dann sind sie natürlich da ein bisschen zu kurz getreten. Und dann sind sie sehr wohl Sünder dafür. Jemand, der sich nicht über seine Religion informiert und dann Sachen falsch macht, der kann mir nicht sagen, ja, der ist sündenfrei. Das geht überhaupt nicht. Zweitens, jemand weiß es nicht, wie der erste Fall eben, aber er hat nicht die Möglichkeit gehabt, sich zu informieren. Sondern macht einfach anderen nach und denkt, das ist die Wahrheit. Solchen Leuten, auf solchen Leuten lastet überhaupt keine Sünde. Und er ist entschuldigt für sein Fehlverhalten. Denn der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sagte, man uftiya bi ghayri ilmin fa innama ithmuhu ala man aftah. Wer eine Fatwa bekommen hat, ohne Wissen. Wer eine Fatwa bekommen hat, ohne Wissen. Also der Mufti hat ihm eine Fatwa gegeben, wurde aber sich nicht auskennt. Oder der andere hat kein Wissen, dass das falsch ist. Dann lastet die Sünde auf demjenigen, der ihm die Fatwa gegeben hat. Und dieser Hadith ist bei Ahmad, bei Abu Dawud, Ibn Majah und anderswo, und das ist ebenfalls Hassan. Und wenn wir sagen würden, nämlich, dass er ein Sünder wäre in diesem Fall ebenfalls, das wäre eine Katastrophe und das wäre eine große Bedrängnis für die Muslime, weil dann würde man ja niemals jemandem mehr vertrauen können. Weil jedes Mal, wenn man jemanden fragt, hätte man Angst, dass man eine falsche Antwort bekommt. Frage, wenn wir sagen, warum war die erste Kategorie aus dem Islam draußen und die zweite und dritte nicht? Warum dieses Detail? Ganz einfach, weil wenn wir sagen würden, also die Beweise, das ist schon erwähnt, aber wenn wir, ein weiterer Hinweis darauf, wenn wir sagen würden, dass die zweite und dritte Kategorie, das heißt diejenigen, die ein anderes Gesetz folgen außer Allah, sein Gesetz, obwohl sie wissen, dass Allahs Gesetz das Beste ist, und zweitens die Leute, die aus Unwissenheit etwas Falsches tun, wenn wir sagen würden, dass solche Leute, dass es Kuffar sind, aus dem Islam draußen sind, Ungläubige sind, dann müssten wir konsequent sein und jeden Menschen, der eine Sünde begeht, aus dem Islam rauswerfen. Ja. Warum unterscheidet man denn zwischen Gesetzen von Allahs und anderen Gesetzen nicht? Ja, ist alles ein Gesetz Allahs. Alles Gesetz Allahs. Ein Gebet zu verpassen, das widerspricht dem Gesetz Allahs, der es angeordnet hat. Einem Zakat nicht zu geben, widerspricht dem Gesetz Allahs. Eine Frau anzuschauen, die man nicht anschauen darf, widerspricht dem Gesetz Allahs. Das ist alles das Gesetz Allahs. Das Gesetz Allahs bezieht sich nicht nur auf das, was Regierende machen. Nein, das Gesetz Allahs bezieht sich auf alle Dinge. Und wenn wir das dort machen würden, dann müssten wir es da auch machen. Und deswegen ist der konsequente Weg von Ahl Sunnah al-Jama'ah, dass sie eben Dinge, die klar Teil der Religion sind, also unbedingte Bestandteil der Religion sind, egal was es ist, egal ob es ein Gesetz ist, in dem Sinne, wie wir es meistens verstehen, oder irgendwelche andere Haram-Sachen, wie dass Zinsen verboten sind, wenn man das leugnet, ist man bei allem aus dem Islam draußen. Weil das eine ist Gesetz, Teil des Koran, das andere ist auch Teil des Koran. Warum Unterscheidung zwischen diesen beiden Sachen? Geht keine Unterscheidung. Übrigens, auf diese Unterscheidung, die wir gemacht haben, gerade eben, weist der Koran selbst hin. Und weist auch Überlieferungen hin, über edle Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und zwar weist darauf hin, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah Al-Ma'idah, Surah Nummer 5, Vers 44, er sagte, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Und derjenige, der nicht urteilt nach dem Gesetz, nach dem, was Allah herabgesandt hat, das sind die Ungläubigen. Das ist eine Kategorie. Zweite Kategorie. Allah sagte, ein Vers später, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Und wer nicht urteilt nach dem, was Allah herabgesandt hat, das sind die Ungerechten. Das ist nur das letzte Wort vertauscht. Eine war Al-Kafirun, die Ungläubigen, und das ist Al-Zalimun, die Ungerechten. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala zwei Verse weiter, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Und wer nicht richtet, wer nicht urteilt nach dem, was Allah herabgesandt hat, das sind die Frevler. Nur das letzte Wort wieder ausgetauscht. Statt Walimun, Kafirun steht Fasiqun. Die Gelehrten haben verschiedene Ansicht darüber, was diese drei verschiedenen Worte bedeuten sollen. Warum sie ausgerechnet, also hier dreimal hintereinander vorkommen und nur dieses Wort ausgetauscht ist. Manche sagen, alle drei, der Kafir, die Kafirun, die Zalimun und die Fasiqun, sind damit alle drei die gleichen Kategorien gemeint, und zwar sind alles drei Kuffar. Warum? Logischerweise, weil der Kafir ist ungerecht, zweifellos. Die größte Ungerechtigkeit ist der Kuffar. Deswegen verdient er die Bezeichnung als eines Ungerechten. Und der Ungerechte, der verdient die Bezeichnung eines Frevelers. Also alle drei, also wenn jemand Kafir ist, dann ist er auch ein Zalim und ist auch ein Fasiq. Aber umgekehrt nicht unbedingt. Nicht jeder Zalim ist ein Kafir, nicht jeder Fasiq ist ein Kafir. Okay? Und deswegen, das ist die eine Sache. Und die zweite Ansicht ist, dass es drei verschiedene Gruppen sind, und das ist die richtigere Ansicht. Und erstens, wenn er also überzeugt davon ist, dass man mit anderen Gesetzen regieren darf oder andere Urteile fällen darf, gemäß die dem Koran des Sunna widersprechen, dann ist man aus dem Islam draußen. Dann ist man aus dem Islam draußen. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ, begehren sie etwa das Urteil der Zeit der Jahiliyyah? Wollen sie etwa die Gesetze von damals haben? Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, sinngemäß, welches Gesetz ist denn besser als das Gesetz Allahs für ein Volk, das überzeugt ist? Also im Iman, im Glauben überzeugt ist. Und alles, jedes Gesetz, das der Scharia widerspricht, ist eine Form der Jahiliyyah. Denn logischerweise, wisst ihr, Jahiliyyah kommt vom Wort Jahl, Unwissenheit. Deswegen sagt man, es ist die Zeit der Unwissenheit. Und jeder Mensch, der eine Sünde begeht, ist eigentlich unwissend. Ja? Jeder Mensch, der eine Sünde begeht, ist unwissend. Weil wenn er wirklich wüsste, was für ein Ausmaß das hat, was er da tut, würde er die Sünde nicht begehen. Und jedes Gesetz, was man erlässt und dem Koran des Sunna widerspricht, ist selbstverständlich aus Unwissenheit. Denn wenn man wüsste, dass es dem Koran des Sunna widerspricht, würde man das nicht machen. Oder würde man das nicht machen, wenn man wüsste, was ein Ausmaß hat. Gilt für den Kafir und auch für den Gläubigen natürlich. Ja. Also Beispiel dafür, wenn jemand sagen würde, die Unzucht, Az-Zina, ist halal. Oder wenn jemand sagt, Alkohol ist halal. Oder wenn jemand sagt, oder wenn jemand Brot verbietet, sagt Brot ist haram. Oder wenn jemand sagt Milch ist haram. Ja, das sind alles Dinge, wo es Übereinkunft gibt unter den Gelehrten, dass es eben verboten ist oder erlaubt ist, je nachdem. Wenn man sowas sagen würde, ist man Murtad, ist man aus dem Islam ausgetreten durch diese Tat. Solche Leute verdienen die Bezeichnung, die Allah gesagt hat, Humul Kafirun. Das sind die Ungläubigen. Oder wenn jemand sagt, Allahs Gesetz ist gleichwertig mit dem Gesetz von jemand anderes. Wenn jemand sagt, Allahs Gesetz ist gleichwertig wie jemand anderes. Wenn jemand sagt, gut, man könnte also eine Wahl machen und gucken, was dabei rauskommt, und dann entscheiden wir uns eben für das, was da rauskommt, und dann halten wir uns alle daran, weil die Leute wollen das und das ist inshallah in Ordnung. Und wenn die Leute Scharia wählen, dann machen wir eben Scharia, wie die Leute es möchten. Ja. Das ist also auch eine Form von Irtidad, eine Form von Ridda, meine ich, dass man aus dem Islam eben rausfliegt. Also das sind auch Dinge, also wie gesagt, gibt es keinen Zweifel darüber. Ja. Das sind Dinge, darüber gibt es gar keinen Zweifel. Oder dritter Fall, wenn jemand denkt, dass ein anderes Gesetz außer dem Gesetz Allahs, also oder Urteil, ich mag meistens lieber Urteil sagen, weil wir denken immer so an Gesetze, nur an diese Grundgesetze und sowas, ja. Aber es geht ja um alle Gesetze hier. Wie gesagt, es geht ja um, auch wenn jemand, wie ich gesagt habe, wenn jemand sagt, Brot ist verboten, das ist eine Katastrophe. Wenn jemand also denkt, es gibt ein Gesetz, das besser ist sogar als die Scharia, ja, da ist auch aus dem Islam draußen, ich denke, da braucht man nicht lange darüber diskutieren, aufgrund des Verses, den ich vorhin gelesen habe, welches Urteil ist besser für ein Volk als das von Allah, für ein Volk, das überzeugt ist im Glauben. Aber wenn jemand nicht überzeugt ist im Iman, dann natürlich ist das, wird ihm gar nichts nutzen, weder das eine noch das andere. Und wenn man also sagt, dass es gibt ein besseres Gesetz als das Gesetz Allahs, dann leugnet man diesen Vers, den wir gerade vorgelesen haben. Ja? Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte, أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ. Ist Allah nicht der Weiseste derjenigen, die weise sind oder die urteilen? Ja, natürlich, selbstverständlich. Und wenn man sagt, jemand ist weiser als er, dann ist man aus dem Islam draußen. Ungerecht wäre man, wenn man zwar glaubt, dass Allahs Gesetze die beste sind und auch die sinnvollsten sind für alle und dass man es auch unbedingt umsetzen muss, aber aufgrund von Hass, den man empfindet, und Neid gegenüber jemandem, über den man urteilen muss, richtet man dann mit einem anderen Gesetz, das ihn zum Beispiel strenger bestraft. Dann wäre man ungerecht. Oder wann wäre man ein Fasiq, ein Frevler? Ein Fasiq ist jemand, der Allah nicht gehorcht. Ja? Wenn jemand zum Beispiel einem anderen Urteil folgt, außer dem Urteil Allahs, aufgrund seiner persönlichen Neigung dazu. Obwohl er überzeugt ist davon, dass Allahs Gesetz eigentlich richtig ist. Aber er bekommt als Richter einen schönen Betrag genannt. Man nennt das also Bestechungsgeld. Und jede Seele selbstverständlich mag Geld annehmen. Und dann nimmt er dieses Geld an, um für eine andere Person zu urteilen, obwohl er genau weiß, es ist verboten. Aber dem Geld zuliebe macht er es lieber so. Und das wäre eine Form von Fisq, eine Form des Frevels, zweifellos. Wie lange ist bis Maghrib? Drei, gut. Was ist aber heutzutage? Heutzutage gibt es noch eine weitere Form, die aufgetaucht ist, wie Sheikh Muhammad ibn Rahim, rahimahullah, gesagt hat. Und zwar gibt es heutzutage den Fall, dass manche Leute das nicht teilweise das machen und teilweise nicht machen von den Muslimen, sondern sie nehmen das Gesetz Allahs komplett, nehmen es zu, machen es weg und machen anderes hin. Ja? Manche Gelehrte sind der Ansicht wie er, dass dies auch eine Form von Ridda ist, eine Form von Abfall vom Islam ist. Ja? Und richtiger ist, dass das auf jeden Fall dahin führt, dass es auf jeden Fall dahin führt. Das ist auf jeden Fall dahin führt, zweifellos. Ja. Jeder von uns sollte wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala seinen Herrn in allen Urteilen zu fürchten hat. Also nicht immer auf andere gucken, sondern guck auf dich selbst, ob du immer urteilst nach dem, was Allah subhanahu wa ta'ala von dir verlangt hat. Und lass dich nicht leiten von irgendwelchen Gefühlen, die du hast, oder Neigungen in eine bestimmte Richtung, wie Leute, die einfach, wie gesagt, aus Hass anderen gegenüber sie aus dem Islam rauswerfen. Dieser Takfir, der bei manchen Leuten leider die Oberhand gewonnen hat. Und man sollte eben davor zurückschrecken, weil nur weil du jemanden siehst, der etwas tut, was so aussieht, als wäre er ein Kafir, heißt es noch nicht, dass er ein Kafir ist. Deswegen unterscheiden wir sehr wohl zwischen der Handlung und dem, was im Herzen ist. Und was lässt sich denn wissen, wenn jemand zum Beispiel irgendetwas gemacht hat, was Kufr ist? Vielleicht hat er Tauba gemacht und du weißt es nicht. Die Tauba kannst du genauso gut wenig sehen. Die Tauba kannst du genauso wenig sehen, wie den Kufr, der im Herzen ist. Und wenn du nämlich wenn du das nämlich falsch machst und jemanden als Ungläubigen bezeichnest, dann besteht die Gefahr, dass es eben auf dich zurücktrifft. Und auch jemanden anderes als Ungläubigen zu bezeichnen, daraus ergibt sich vieles im Islam. Also jemand, der vom Islam abgefallen ist, das würde bedeuten, dass kein Blutgeld gäbe, wenn er hingerichtet würde, umgebracht würde. Dass keine Wiedervergeltung gäbe, wenn man sein Vermögen wegnehmen würde. Und viele andere Sachen würden sich daraus ergeben. Und deswegen ist es sehr gefährlich, jemanden, eine bestimmte Person als Ungläubigen zu bezeichnen. Aber umgekehrt, wenn Allah subhanahu wa ta'ala und sein Gesandter sallallahu alaihi wasallam jemanden als Ungläubigen bezeichnet hat, wie jemand, der denkt, Zinsen sind halal, dann müssen wir ihn ebenfalls als Ungläubigen bezeichnen. Wenn er die Voraussetzungen erfüllt hat dafür. Wenn er die Voraussetzungen erfüllt hat dafür, und zwar erstens einmal muss er natürlich das gemacht haben, was wir ihm vorwerfen. Das muss klar sein. Und die wichtigste Voraussetzung ist, die Person muss wissen, dass das Kufr ist, was sie gemacht hat. Dass sie das, was sie gemacht hat, ihn aus dem Islam rauswirft. Denn wenn sie unwissend wäre, würde sie nicht aus dem Islam rauswerfen. Wie viele Menschen machen Kufr-Dinge, die aber ihn nicht aus dem Islam rauswerfen? Und Allah subhanahu wa ta'ala hat auch die Gesandten entsandt, wie es in Surat An-Nisa gesagt im 165. Vers, als Verkünder froher Botschaft und als Warner, damit für die Menschen Allah gegenüber kein Argument mehr übrig bleibt, nachdem er eben die Gesandten entsandt hat. Ja? Und das weist darauf hin, dass wir eben mit den Menschen erst reden müssen und sie erst überzeugen müssen davon und uns selbst überzeugen müssen, dass sie wissen, dass das Haram ist, was sie tun. Und dass sie das trotzdem weiter tun, nicht aus Unwissenheit. Ja. Deswegen, wenn es irgendeinen Grund gibt, das uns davon abhalten würde, würden wir ihn auf keinen Fall als Ungläubigen bezeichnen. Ja. Und der Beweis dafür ist unter anderem die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam über denjenigen Menschen, der in der Wüste sein Reittier verloren hat und sich schon hingelegt hat, um zu sterben, weil er in der Wüste nicht weit kommt, weil sein ganzes Hab und Gut, sein Proviant war auf diesem Tier. Und dann hat er sich hingelegt und nachdem er schon dachte, dass er sterben würde, kam eben dieses Tier zurück und dann sagte er, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, und er sagte, oh Allah, du bist mein Diener und ich bin dein Herr. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, akhta'a min shiddati al-farah, er hat sich geirrt aufgrund seiner riesigen Freude, die er gehabt hat. Und noch einen letzten Satz und dann kann der Muadzin inshallah den Adhan machen, wenn er mir erlaubt. Und zwar, liebe Geschwister, damals war es so, dass bei den Juden war es so, dass sie Gelehrte und Mönche angebetet haben. Und der Autor, rahimahullah, weist darauf hin, dass heutzutage es noch schlimmer geworden ist, dass heutzutage Leute angebetet werden und ihnen gefolgt wird, die keine rechtschaffenen Menschen sind und die vielleicht von Ahlul Bid'ah sind, Leute, die also eigentlich nur Bid'ah verbreiten und Leute, die über den Islam gar keine Ahnung haben, und sie werden statt Allahs zu Herrn genommen. Also die Zeit wird immer schlechter, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, لا يأتي زمان على الناس إلا وما بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. Er sagte sallallahu alaihi wasallam, jede Epoche wird immer schlechter werden für die Leute, bis ihr euren Herrn treffen werdet. Wallahu ta'ala a'lam, sallallahu ala nabina Muhammad.